gegen die böse Rede vom amerikanischen Machthaber von der völligen Zerstörung der DFRK veröffentlichten jüngst die bangladeschische Satya-Partei, die Sozialistische Partei von Bangladesch und die KP Bangladeschis Marxismus-Leninismus eine gemeinsame Erklärung.